Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, wie schön. Habe ich dir schon gesagt, dass ich mich ausgesprochen wohlfühle in dieser Produktionsgemeinschaft? Selbst unsere Redaktion besteht ja nur aus wirklich Experten, gelernten Leuten. Gelernter Autoschlosser. Ja, nicht die genau. Nicht so Dilettanten wie wir. Ja, so Nike-Schmeckte. Oh, schlimm, ja, Nike-Schmeckte, genau. Nike-Schmeckte. Eigentlich haben wir ja neulich schon mal über Bremsen reden wollen, sind dann aber auf eine ganz bizarre Weise irgendwie so weit abgeschweift, dass wir nicht über Bremsen geredet haben. Sondern? Dass, ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, irgendwann bei autonomem Fahren. Ach so, genau. Wir haben ja gesagt, wenn automatisch der Anker geworfen wird. Ja, irgendwie sowas. Genau. Das wird dann die Bonusfolge. Jetzt reden wir über Bremsen. Thema heute? Bremsen. Genau. Dann hatte ich dir irgendwie off-air sozusagen erzählt, dass ich einen Fiat 127 gefunden hätte, einen sehr schönen, den ich eigentlich gerne haben wollen würde. Und dann hast du gesagt, über den erzählst du mal, wenn wir über Bremsen reden. Jetzt habe ich über den erzählt, jetzt erzähl mir doch mal. Der hat doch Bremsen, der Wagen. Ich vermute mal Trommelbremsen, die guten Trommelbremsen. Die guten, ja, nee, der 127 hat vorne schon Scheiben. Ach, dann ist das aber doch super. Na, bella macchina, nicht? Also der kam ja fast aus dem gleichen Stall wie ein Ferrari. Ich finde, das Funkeln in deinen Augen ist, finde ich, verdächtig. Oder sus, wie wir ja gelernt haben, ist ja dieses Jahr eins der Jugendwörter für suspect. Suspicious. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, der 127er war ja seinerzeit so eine Art Gamechanger, nicht? Also vor dem Golf noch. Ja. Also der war ja vor dem Golf auf dem Markt. Also 73, 72, wie alt ist der? Ja, so in dem Dreh. Der Golf kam 74 raus. Ich dachte 76. Nee, 74. Okay. Der Golf 1 war 74. Und der hatte in der Tat in seiner ersten Variante noch Trommelbremsen. Mhm. Ja. Wirklich ein furchtbares Setup. Es ist sowieso Trommelbremse, ist eine ganz, ganz graue. Ich kenne das halt als Vespa-Fahrer. Die Trommelbremsen an der Vespa, das waren Digitalbremsen, die konnten an und aus. Ja, ja. Was anderes konnten die halt nicht. Und ich vermute auch, dass das bei Autos ähnlich war, oder? Naja, wenn so eine Trommelbremse im Neuzustand, alles ist tipptopp in Ordnung, ja, keine Undichtigkeiten, die sind gut eingestellt, die Betätigungselemente sind leichtgängig, dann ist so eine Trommelbremse eine feine Sache. Mhm. Ja, nicht umsonst ist die ja die Hälfte der Automobilhistorie Standard gewesen. Mhm. Das ist schon okay. Aber sie hat eben den Nachteil, dass sie relativ wartungsaufwendig ist. Also du musst also, wenn da Verschleiß auftritt, musst du eben nachstellen von Hand. Gab dann später automatische Nachstellungen. Ja. War zum Beispiel beim Golf nach Golf 3, glaube ich, auch noch. Der hatte hinten so eine automatische Nachstellung. Vorne ja dann auch schon Scheibenbremsen. Wenn das funktioniert, alles gut. Nicht? Aber die sind eben verhältnismäßig feuchtigkeitsempfindlich, die Dinger. Wenn die mal richtig nass sind, dann ziehen sie schief und auch wärmeempfindlich. Nicht? Und also die sind schon suboptimal. Also aus heutiger Sicht geht sowieso nicht mehr. Aber wie gesagt, wir waren ja beim Fiat 127. Wie waren die Parameter? Baujahr weiß ich nicht. Ich glaube, ein 73 oder 74 also oder sowas. Ganz also früher noch? Recht früh. Der steht bei irgendeinem Händler und der hat 136 Kilometer auf der Uhr. Also er ist fabrikfrisch sozusagen. Der ist also sozusagen vom Erstbesitzer nur vom Händler nach Hause gefahren worden. Wahrscheinlich noch nicht mal zu einem Erstbesitzer gefahren worden oder sowas, sondern hat er wahrscheinlich die ganze Zeit rumgestanden. Ja, also stand jedenfalls. Nicht? Und da kommen wir dann gleich zum Thema Standschienen. Ja, da ist die Bremsanlage sehr, sehr empfindlich. Stimmt, 130 Kilometer bei so einem alten Auto ist schlechter als 13.000 wahrscheinlich. Naja, auch selbst wenn es 13.000 wären, hätte der mit Sicherheit auch Standschäden. Ja. Denn über die lange Zeit, wir reden ja davon fast 50 Jahren oder mehr, ja, 50 Jahre, da ist eine Bremsanlage. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, du kaufst den, holst ihn zu dir, kannst du die Bremsanlage so, wie sie ist, wegwerfen. Wirklich. Also nach meiner Erfahrung sind die Bremsleitungen verrostet. Ja. Ja, die sämtliche Gummiteile sind porös, aufgequollen, funktionieren nicht mehr. Aber dann würde der keinen TÜV kriegen, ne? Das heißt, wenn er mir mit TÜV verkauft würde, kann ich dann davon ausgehen, dass die Bremsanlage in Ordnung ist? Nein, kannst du nicht. Ah. Ja, also ich habe so einen ähnlichen Fall aus meiner eigenen Erfahrung. Ein Auto, was 16 Jahre auch in einer Garage stand, habe ich wieder zum Leben erweckt. Mit relativ kleinem Aufwand, bin damit auch zur Hauptuntersuchung gefahren, Bremswerte waren völlig okay, alles gut, bin losgefahren, auch ein Oldtimer natürlich, erste Rallye mitgefahren und nach der zweiten Sonderprüfung war es vorbei. Ja, erst ging die Kupplung nicht mehr, ja. die ist ja hydraulisch, ja. Und die Bremsen hatten dann irgendwie keinen Pedalweg mehr, wurden heiß und tja. Und die Ursache des Ganzen war überalterte Bremsflüssigkeit. Ja. Bremsflüssigkeit ist ja so ein spezielles Glykolgemisch, was hygroskopisch ist. Und die hygroskopisch bedeutet, die Flüssigkeit zieht aus der Luft Feuchtigkeit an und sammelt sie an. Ja. Die Bremsflüssigkeit reichert sich mit Wasser an, wenn man so will. Und da könnte man sagen, naja, Wasser in dem Hydrauliksystem, Korrosion. Ja. Ach so, ja. Ja, also Wasser fällt dann unter Umständen, wenn der Anteil zu hoch wird, auch aus, sinkt runter und bleibt dann am niedrigsten Punkt von Bremszylindern liegen und sorgt dafür Korrosion. Dann gibt es Korrosionsnarben, Undichtigkeiten, dann fließt die Bremsflüssigkeit raus, etc., etc. Und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist, also bevor die Korrosion auftritt, sinkt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit ist ja eigentlich nur ein Hydraulikmedium. Die Bremsanlage ist ja hydraulisch seit, weiß ich nicht, 70 oder 80 Jahren. Sind Seilzugbremsen nicht mehr Stand der Technik. Mhm. Der letzte Standardkäfer hatte wohl bis Mitte der 50er Jahre noch Seilzugbremsen. Und die Seilzüge an den Bremsen, die sind dann bis vor vielleicht 30 Jahren noch bei Handbremsen verwendet worden. Und inzwischen gibt es sie ja auch bloß noch elektrisch. Nicht? Also da gibt es keinen Hebel mehr, wo man dran ziehen kann, sondern da drückt man auf den Knopf oder nicht mal mehr auf den Knopf. Und dann geht ein kleiner Servo zu und legt die Bremsbeläge an. Und dann hat man eben die Feststellbremse, so heißt sie ja auch. Ist ja nicht eine Handbremse, sondern die Feststellbremse. Kommen wir gleich zu. Wenn dann die Bremsflüssigkeit einen Siedepunkt hat, der vielleicht bloß noch bei 150 Grad liegt, dann kann es im Extremfall passieren. Also Beispiel, du fährst die Großglockner Hochalpenstraße mit einem schweren Wohnanhänger und kommst zwar noch hoch, und dann, aber wenn es bergab geht, musst du natürlich immer die Fuhre irgendwie runterbremsen. Bist also ständig auf der Bremse. Die erwärmt sich durch die Reibungswärme immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat die Bremsflüssigkeit, die ja Teile dieser Wärme auch aufnimmt, eben eine Temperatur, die oberhalb des Siedepunktes liegt, fängt an zu sieden im System. Da bilden sich Dampfblasen und wie du noch dann aus der, bremst es nicht mehr. Genau, die Dampfblasen kannst du eben komprimieren, im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit. Ja. Die ist nicht kompressibel und deswegen gibt natürlich die dann auch, dieser Dampf gibt eben die Signale nicht mehr an die Zylinder weiter, Bremswirkung null. Ja. Und das kann katastrophale Auswirkungen haben. Aus diesem kühlen Grunde dringend empfehlenswert, Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln. Ja, das sagen die Werkstätten auch. Machen die das mit, wenn du zur normalen Inspektion gehst? Eigentlich ja, wenn der Hersteller das vorschreibt in seinen Inspektionsintervallen, dann machen die das mit. Und das ist heutzutage auch kein Problem mehr. Da wird eben irgendwo so ein Ding oben drauf gesetzt auf den Vorratsbehälter mit leichtem Druck. Wird es dann rausgedrückt und wenn alle Entlüftungsventile auf sind, wird eben so lange geströmt, bis da saubere Bremsflüssigkeit rauskommt. Das ist eine Sache von 50 Euro. Geht einfach mit rein. Kein Problem, man muss nur dran denken. Ja? Das heißt, altes Auto kaufen ist immer als erstes Bremsanlage komplett revidieren. Okay. Bei mir war es, also da fiel eben, wie gesagt, erst die Kupplung aus, da war also erst der Geberzylinder fällig, eine Weile später war es der Nehmerzylinder, man konnte es richtig sehen. Ja, ja. Da war eben auch uralte Bremsflüssigkeit drin. Zum einen waren eben die ganzen Dichtungselemente, die Manschetten, die waren also zerfielen förmlich, bröselten schwarz runter, verstopften da auch die Kanäle. Und im Hauptbremszylinder war es so, da war die Primärmanschette auch undicht und da lief, weil er so leicht schräg eingebaut ist, eben immer die Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker rein. Der ist ja wie so eine Trommel da aufgebaut. Und ich wunderte mich immer, meine Güte, warum muss ich eigentlich immer Bremsflüssigkeit nachfüllen? Ja. Die tropft ja auch nirgendwo raus. Ja, die verschwand rätselhafterweise. Ja, und als der Hauptbremszylinder eben nichts mehr von sich gab, habe ich den abgebaut und dann konnte ich erstmal so 2 Liter Bremsflüssigkeit aus dem Bremskraftverstärker, der seinerseits dann natürlich, die Membran war auch durch. Ja. Ja, also, und das war ein erheblicher Aufwand, der da zu machen war. Gerade bei alten Autos muss man erstmal die Teile kriegen. Das muss ja auch alles passen. Na gut. Also, wenn man so eine alte Kiste kauft, sehr schönes Beispiel, dass so eine Bremsanlage eine gewisse Aufmerksamkeit braucht. Und das betrifft natürlich nicht nur ganz alte, sondern natürlich auch neue Autos. Stichwort verrostete Bremsscheiben an der Hinterachse. Das ist eines von meinen Standardanfragen. Dann rufen meistens ins ältere Herren, die wenig fahren mit ihren Autos. Nicht? Und aber reibt der Rost sich nicht wieder runter? Also bremst man den nicht weg? Sollte man meinen. Nicht? Ja. Und die sagen immer, jetzt war ich schon das zweite Mal bei der Hauptuntersuchung und jedes Mal wollen die von mir neue Bremssättel und Bremsscheiben an der Hinterachse haben. Das kostet immer 800 Euro. Das muss doch länger halten. Theoretisch ja. Fahr halt um den Block ein paar Mal. Dann. Naja, bloß das ist leicht gesagt, Holger, nicht? Denn es ist ja so, wenn du mit dem Auto fährst und bremst, sind, weiß ich nicht, 85% der Bremsenergie wird an der Vorderachse aufgebracht. Mhm. Das ist ja so, das Auto wippt nach vorne, also ja. Alles verlagert sich nach vorne. Und die Hinterradbremse bremst, gibt ja eine Bremsregelung, Bremskraftregler früher, heute ist es über ABS geregelt, de facto gar nicht. Ja, die bewegt die sich hält kaum. Ein bisschen die Spur dann wahrscheinlich. Dann macht eigentlich gar nichts. Ne? Ja. So, und wenn du dann eben, weiß ich nicht, Laternenparker bist oder über salzige Autobahnen fährst, ja. Da mit diesem Feuchtsalz, was im Winter gestreut wird, das setzt sich natürlich da fest auf den Bremssatteln, auf den Bremsscheiben. Und wenn das eben nicht regelmäßig sauber gebremst wird, was du eben gesagt hast, dann macht sich da eben Korrosion breit. Nicht? Das heißt, die Runde um den Block reicht nicht. Nee, die Runde um den Block reicht nicht. Und man müsste eigentlich, um tatsächlich da was zu erreichen, müsste man, weiß ich nicht, auf einem leeren Supermarktparkplatz am Wochenende mal mit Schmackes rückwärts fahren 10 Mal und dann in die Eisen gehen, weil dann wird die Hinterradbremse zur Vorderradbremse. Und naja, ja, wenn ich wer so, holt einen dann bei der Polizei ab? Ja, und wenn ich dann so manchen Volant-Athleten sehe, also das traue es auch nicht jedem zu. Eine Weile lang hieß es, ja, dann ziehen Sie doch mal die Handbremse hoch und dann bremst sich das auch sauber. Es kommt aber wieder auf die Handbremse an. Es gibt Bremssysteme, die haben dann in den Bremsscheiben der Hinterachse eben noch kleine Trommelbremsen für die Feststellbremse. Oh. Ja, hier bei deinem 124er war es zum Beispiel so. Der hat zwar 4 Scheibenbremsen, aber die Feststellbremse sind Trommelbremsen. Und das ist gerade bei dem, also da die Bremsbeläge zu wechseln, eine ätzende Fummelei. Die Trommelbremsbeläge, die Scheibenbremsbeläge sind bei dem Ding, das kann ja sogar ich. Ja, das ist ja auch der Grund der Einführung der Scheibenbremse, weil die eben sehr leicht wartbar ist. Ja. Also wenn da Verschleiß auftritt und es ist meistens ja nur der Belagverschleiß, der sich, die werden eben dünner irgendwann und dann irgendwann sind sie so dünn, dass sie eben erneuert werden müssen. Nach einer Weile auch die Scheiben und wenn man da das richtige Auto hat, also beim 124er beispielsweise, da konnte man die ja wirklich quasi mit einer Hand in der Hosentasche wechseln. Ja, ja, ja. Ich sag also Scheiben und Bremsen und die Ersatzteile sind lächerlich billig. Die Klötze, also die Beläge, die habe ich teilweise wirklich, ich habe geholfen, meine eigenen Bremsbeläge zu wechseln und irgendwie Zusammendrück rausziehen. Ja, genau. Wobei mein Schrauber dann auch gesagt hat, so an moderne Bremsen geht er nicht mehr ran, weil sobald er dann einen Bremsklotz rausnimmt, meldet der Bordcomputer, dass die Bremse kaputt ist, dann geht der Wagen in Notbetrieb. Du musst dann halt irgendwie wieder an den Computer anschließen. Natürlich hat die Branche kein Interesse daran, dass du deine Bremsbeläge selber wechselst. Ja, ja. Der Gesetzgeber unter Umständen aber auch nicht. Der sagt, der Klein, das ist doch nur ein Nike-Schmeckter. Ne? Der ist ja nicht wie unsere Redaktion gelernter Mann. Ja. Ja, also du könntest dir natürlich dann von der Redaktion einen Stempel geben lassen und hier der hat also wirklich eine Kopie vom Gesellenbrief mit dran, dann ist wieder gut. Ne? Ja, aber wenn ich die gewechselt habe, ich kann auch danach auf den Bremsenprüfstand fahren und gucken, ob es geklappt hat. Naja, das ging ja auch. Ja. Ja? Bei den klassischen Scheibenbremsen. Übrigens, das erste Serienauto mit Scheibenbremsen war, meiner Erkenntnis nach, ne? Ford Granada, keine Ahnung. Ich glaube Jaguar E. Ah. Ja, Ford Granada. Naja, sehr viel später. Ist jetzt nichts Absurderes eingefallen. Ja, nee, ich glaube, es war Jaguar E. Oder warte mal, doch, ich glaube ja. Der war der Erste, der serienmäßig Bremsscheiben hat. Aber da kann ja mal die geneigte Hörerschaft nochmal recherchieren. Genau. Die sollen auch mal was machen. So, warte mal, was haben wir jetzt? Bremsen, Scheibenbremsen. Ja, also wie gesagt, die großen Vorteile sind eben Servicefreundlichkeit, dann sehr gut kühlbar. Ja. Ja, so eine Trommelbremse, die ist eben, weil die... ist halt zu. Ist ja zu, genau, ist ja eine geschlossene Kiste. Und da kam die Kühlluft eben nur recht schlecht ran. So die vom Porsche 356 zum Beispiel, da habe ich die Bremstrommel noch vor Augen, die war so fein verrippt, also damit eben möglichst eine große Oberfläche war zur Kühlung des Ganzen. Und auch die Scheibenbremsen, da gab es eben die ganz normalen massiven Scheibenbremsen, dann gab es aber auch welche innenbelüftet. Die waren also quasi zwei Scheiben, die über so Kühlrippen miteinander verbunden waren. Ah, okay, so ging das. Ja, habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich eine innenbelüftete Scheibenbremse? Aber, das ist die innenbelüftete Scheibenbremse. Und die sorgt eben für eine noch bessere Wärmeabfuhr. Ja. Und die Löcher da drin sind dann wahrscheinlich auch für Kühlung, ne? Ein bisschen, aber in erster Linie zur Abfuhr von Wasser. Nicht? Damit also zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe sich nicht so ein Wasserfilm bildet, die eben die Reibwirkung vermindert. Ja. Also ist ja wie eine Schmierung, wenn man so will. Ja. Da gab es mal beim Audi A4 gab es mal so eine Baureihe, wo sich gerade salziges Wasser, da bildete sich dann irgendwie so eine Salzschicht auf der Bremsscheibe, die dann eben auch die Bremswirkung deutlich verringert. Ja. Da musste dann eben einen Rückruf oder irgendein Schwallblech angebaut wurde, um das zu verhindern. Also nicht ganz ohne. Die Bremsscheibe ist oder die Scheibenbremse ist zwar theoretisch ganz simpel, aber auch ein Ingenieurprodukt. Warum haben wir eigentlich nicht sowas, man merkt das ja also bei Elektrofahrzeugen, da hast du ja im Prinzip, ist ja der Elektromotor eine Magnetbremse. Wenn man es so macht, ja. Klar, wenn man die Rekuperation hoch einstellt. Genau, wenn man die hoch einstellt. Aber könnte man auch normale Bremsen als Magnetbremsen bauen? Die wären dann ja verschleißfrei. Könnte man, aber das ist steuerungstechnisch nicht trivial. Du musst ja, wenn du jetzt eine Notbremsung machst, da muss ja die Leistung, die so eine Bremsanlage aufnimmt, also quasi eine negative Beschleunigung, ja, die liegt ja im Faktor 10 höher als vom Motor. Ne? Ja. Also deutlich höher. Ja, stimmt, du müsstest so schlagartig ein großes Magnetfeld erzeugen. Wie lang die Strecke ist, um von 0 bis 100 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Ja. Nicht? Das dauert, weiß ich nicht, 10 Sekunden. Und wie viel legt man da zurück? Keine Ahnung. Ja, und eine sehr gute Bremsanlage schafft es ja in, weiß ich nicht, 30 oder 34 Metern von 100 auf 0 zu beschleunigen, okay, zu verzögern. Mhm. Nicht? Also die sogenannte 30 Meter Bremse, die ist schon. Das ja, und das kriegst du magnetisch nicht hin. Da musst du dann wirklich einen Anker werfen oder einen Bremsfallschirm oder irgendwie sowas benutzen. Und das naja, also da sieht vielleicht ganz cool aus, wenn dann irgendwie so ein Porsche mit Bremsfallschirm irgendwie also da, ins da, Stauende da, rast. Da brauchte man dann so, sozusagen eine formschlüssige Verzögerung, ja, ähnlich wie die Fanghaken beim Flugzeugträger, nicht? Ja, wenn die F-16 da landet. Aber die Kräfte, die dann auf die Zelle da einwirken, also die sind schon erheblich. Nicht? Nee, stimmt, das ist Quatsch. Also gut, weil vielleicht kommt es mal irgendwann. Und diese Rekuperation, das heißt ja immer, ja, Elektroautos kann man ja nur mit dem Gaspedal fahren oder mit dem, das geht, mit dem aber Fahrpedal. Das muss man ja, sehr, kommt, sehr lange üben. Man gewöhnt sich schnell dran, nicht? Aber die komischerweise, also die Elektroautos, mit denen ich fahre, da ist die Rekuperation irgendwie, keine Ahnung, ob die Ingenieure Angst haben, dass da die Leute da ständig Heckaufprallunfälle haben, weil keine Bremsleuchten aufgehen. Aber die Leute gehen. Also ich hatte mal der kleine BMW i3. Ja. Da hatte ich die Rekuperation sehr hochgeschraubt. Genau, und kann man. Der hat ja. Aber auch, wenn ich vom Gas gegangen bin, ging die Bremsleuchten an. Ja, genau. Also der hat das schon. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Elektroautos, da gehen die Bremsen ja immer kaputt. Weil man die ja nie benutzt, die rosten fest. Ja, genau. Wäre ja Quatsch. Die rosten, doch, das ist so. Die rosten fest. Ja, die rosten fest, na klar, rosten die fest. Nein. Aber man benutzt sie wesentlich seltener, ne? Naja, gut, also du kannst ja anders auslegen. Nicht? Du kannst sie ja anders auslegen. Du kannst ja sagen, okay, also wir haben hier eine Rekuperation, die macht, weiß ich nicht, 80% oder 40%. Stimmt, kannst du kleinere Bremsen. Dann machst du eben kleinere Bremsen, nicht? Aber wird nicht gemacht. Die sind genauso groß. Ja, also Standardbauteile wahrscheinlich. Ja, und du am Ende, keine Ahnung. Aber der Verschleiß dürfte ja wesentlich geringer sein dann, der ne? Könnte geringer sein, nicht? Also wenn man wirklich eine hohe Rekuperation einführt und eben für die Standardverzögerung eben tatsächlich die Bremse eigentlich gar nicht braucht, könnte der Verschleiß geringer sein. Wobei, Mann, wie lange hält so ein Bremsbelag? Ja? Also, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Also, ich habe gerade jetzt so ein Ding, warte mal, ich habe vor 30.000 Kilometern in meinem alten Volvo mal neue Bremsklötze eingebaut. Und die habe ich jetzt rausgebaut vor der letzten Hauptuntersuchung. Da hatten die noch über 50%. Ja, okay. Also ich hätte wahrscheinlich 60.000 Kilometer damit fahren können. Wenn diese Bremskontrolllampe aufleuchtet, ne, das ist ja so die jetzt Bremsen erneuern Lampe, ist das dann eigentlich schon zu spät? Nee, das ist nur ein Zeichen dafür, die ist ja nicht, glaube ich, die ist gelb, oder? Die ist gelb. Das ist also ein Hinweis dafür, dass die Bremsbelagstärke nur noch, weiß ich nicht, 3 mm beträgt oder 5. Von das heißt, da ist dann nicht alles abgerubbelt und dann erst schließt sich ein Kontakt, sondern da ist noch ein Rest. Ja, da ist noch ein Rest drauf und der steckt ja im Kontakt und nicht in der Trägerplatte. Ne? Ja. Bei Mercedes ist es so, bei vielen anderen Autos auch, bei Kia oder irgendeinem Koreaner. Oder beim Smart auch. Ja, wenn da eine bestimmte Belagstärke unterschritten ist, dann hörst du so ein hört sich also ganz schlimm an. Ja, ist aber, hört sich viel schlimmer an, als es ist. Das ist einfach nur so eine Rätsche. Wie hier auf der Standstreifen auf der Autobahn, wenn der so gerippt ist, damit die LKW-Fahrer wieder aufwachen. Das ist eine akustische Warnung. Finde ich viel besser als so ein kleines Lämpchen. Ne? Stimmt auch. Denn hier beim alten 123er konnte man einfach den Stecker abziehen, ging das Lämpchen aus. Auch gut. Ja. Hier die Autoschlosserei meldet sich gerade von hinter der Kamera. Was ist denn schon wieder? Im Gegensatz zu euch habe ich ja nicht jeden Tag in der Schule immer aufgepasst. Und just an dem Tag als Rekuperation. Rekuperation, jetzt müssen wir noch Rekuperation erklären. Rekuperation ist die Rückgewinnung von kinetischer Energie über einen Elektromotor, der rückwärts läuft. Das heißt, der Elektroantrieb vom Auto ist, sobald du nicht mehr Strom reingibst, ein Dynamo und wirft Strom aus. Und du kannst über die Feldstärke regeln, wie viel Strom ausgeworfen wird. Und je mehr Strom er auswirft, desto stärker bremst dieser Dynamo das Fahrzeug ab. So, mit dieser Aussage hat hier der Herr Klein neben mir jetzt sozusagen seinen Dr. Ing HC. Ing HC, genau. Ja, HC heißt ja Humoris Causa. Ja, ne? Genau. Ja. Nee, und man muss halt sagen, also Götz hat halt noch auf dem Barkas gelernt. Ne? Ja. Ja, der 50. W50. Oh, das ist ja nun noch Landmaschinenbau. Immerhin 10 mehr als WD-40. Stimmt, ja, ist aber schlechte auch, Witze kann ich gut, aber, ne? Ist aber auch nicht ganz so glitschig. Ja. Wie kommen wir zurück zu Bremsen? Müssen wir oder sind wir mit Bremsen durch? Nee, wir sind mit Bremsen noch nicht. Die Kernaussage ist ja, achte auf deine Bremsanlage und kauf keine alten Autos, ohne dass dir die Bremsanlage neu gemacht wurde. Ja, da fingen wir an mit deinem Fiat 127 und der Witz ist... Das ist ja leider nicht meiner, weil ich habe keine 13.000 Euro, die wollen sie dafür haben, und ich habe keine Unterstellmöglichkeiten. Ja, na dann das empfiehlt es sich auch nicht. Ja. Nee, und wahrscheinlich zu den 13.000 Euro kommen ja dann noch mal mindestens noch mal 10% drauf für eine neue Bremsanlage im Jahr. Ja. Ja. Die musst du ja dann auch mit berücksichtigen. Wir waren ja kurz vorhin bei den Seilzugbremsen. Ja. Ja, oder noch früher waren es ja Gestängebremsen. Ne? Die Urbremsen, also die ersten Autos hatten, glaube ich, in dem Sinne gar keine Bremsen. Die waren noch so wie bei der Postkutsche. Ne? War so ein Kackeschieber, der da... Genau, auf dem, stimmt, ja. So ein Klotzbremse. Das ist ja hier so Hollandradbremse. Ne? So, ja, von genau, oben, das war ja der klassische Kackeschieber. Ne? Genau. Und dann irgendwann kam es, dann wurden mit der aufwendigen Gestängesteuerung wurde die Kardanwelle abgebremst. Ja? Tatsächlich. Zentralbremse übers komplette Fahrzeug. Das ist ja verrückt. Wurde nur die Hinterachse gebremst. Stimmt, du hast ja nur eine Hinterachse. Ja. Ja, wurde nur die Hinterachse gebremst und das ist immer kitzlig. Also wer jemals in die Verlegenheit gekommen ist, dass die Betriebsbremse ausfällt, weil die eben nicht gut gewartet war und dann eben auf die Notbremse, Feststellbremse zurückgreifen musst, also die Kiste mit der Handbremse abbremst, ja, zieht. Das ist ja nicht, dass du hast ja nicht. Du hast überhaupt kein Feeling, nicht? Du merkst erstens das und du hast ja auch nicht auf beiden Hinterrädern die gleiche Bremswirkung. Eben. Also idealerweise soll man es zwar haben. Ja, aber ist in der Praxis nicht der Fall. Und dann ziehst du und es bremst nicht. Natürlich bremst es. Irgendwann bremst es, aber dann drehst du dich. Ja. Genau. Und irgendwann fängt dann eben das eine Rad blockiert dann und ping. Bist du sozusagen in deinem Auto zum Bromkreisel mutiert und hinter einem Gebüsch im Straßengraben verschwunden. Aber wer hat denn die Kardanwelle abgehört? Das war aber Vorkriegsware jetzt, oder? Nee, das war, glaube ich, VT oder so. Ja, okay, natürlich Vorkriegsware. Nicht? Das wurde ganz schnell viel besser dann, auf jeden Fall. Und dann ist ja immer die Frage mit den Reibbelägen, nicht, die da verwendet wurden. Erst war es eben Holz. Mhm. Und Holz ist natürlich schnell verglüht durch die Reibungswärme. Also das hielt nicht so lange. Und dann wurden wirklich Reibbeläge entwickelt, die extra für diesen Zweck, also mit einer optimalen Reibung und dabei aber geringem Verschleiß, eine über Jahrzehnte sich immer weiter perfektionierende Lösung. Das ist auch so die versteckte Spitzenforschung der Materialwissenschaften. Ja. Ne? Also das ist so, Carbon, Karosserie und so, ja, sicher, aber guck dir mal dieses kleine Ding da an, was eigentlich dein Leben rettet. Ja, was da eine Rolle spielt. Ja, und dann kannst du dich noch daran erinnern, irgendwann hieß es ja, wir müssen jetzt asbestfreie Bremsbeläge verbauen. Ja, irgendwann in den 70ern wurde eben Asbest verboten. Überall Asbest. Ja, und es war in den Bremsbelägen war eben Asbest drin, was auch sich also als ideal herausgestellt hat für den Reibbelag. Ja. Scheiße, ne? Ja, sehr gute Reibwerte und auch Standzeit und Vibrationsfestigkeit, keine quietschenden Bremsen. Mhm. Als sie dann verboten waren, die Asbestbeläge, kamen eben andere und plötzlich war Bremsenquietschen ein Thema, ne? Tritt ja auch heute immer noch auf. Also es gibt echt? Immer, hör ich bei Fahrrädern, sehe ich das aber so. Nö, aber es gibt immer mal wieder, also kriege ich dann Anrufe, ich habe jetzt neue Bremsbeläge in meinem Auto und seitdem quietschen die wie eine U-Bahn, die anhält. Und was kann denn das sein? Wow. Naja, was kann das wohl sein, wenn es unmittelbar nach dem Belagwechsel auftritt? Naja, dann musst du halt erstmal einbremsen, ne? Also das ist... Naja, eigentlich dürfte es aber auch beim Einbremsen nicht quietschen. Also, nee, will sich das nicht erstmal aneinander gewöhnen? Also na, das ist doch nagelneuer Bremsklotz an alter Scheibe, das ja, ist doch irgendwie alles. Nein, das muss sich erstmal anpassen an die, ja, an die Oberflächen. Schuhe müssen eingelaufen werden. Das passiert werden auch bei den innerhalb der ersten 800 bis 1000 oder 600 bis 800 Kilometern. Ja. Und deswegen auch keine Gewaltbremsung, steht ja da auch. Mhm. Kann man natürlich im Einzelfall nicht vermeiden. Also wenn du jetzt aus der Werkstatt rauskommst und gleich die erste Kreuzung zum Thema wird, ja dann kann es nämlich passieren, dass die Bremsbeläge dann, weil sie nur punktuell tragen und da natürlich dann auch quasi überlastet werden, dass es da zu einer Verglasung kommt. Ja. Ja, also dann schmelzen die Bestandteile des Reibbelags und kühlen eben anders ab als bei der Herstellung und haben eine andere Härte. Ist Verglasung gleich kaputt oder reibt sich das dann auch wieder ab? Theoretisch reibt es sich auch wieder ab, aber es dauert natürlich viel, viel länger unter Verschleiß der Bremsscheibe. Die ist ja dann... Ja, stimmt, die ist eine, ja. Hm. Ja. Und da hat man eben dann diese Quietschereien. Und was ist Quietschen eigentlich? Eine hochfrequente Schwingung. Ja. Ja, und wenn man das Quietschen weghaben will, muss man eben versuchen, diese Schwingung zu unterbinden. Mhm. Ja, und das macht man im Werkstattalltag entweder durch Benutzung von Kupferpaste an der Bremsträgerplatte, die das so ein bisschen wegdämpft, oder Kupferpaste soll man bei ABS-Bremsen nicht nehmen, sondern da gibt es so ein anderes Schmiermittel, Brake Loop heißt eins davon. Und wer im Werkstattalltag eben ganz schnell Bremsbeläge aus dem Regal nimmt und trocken in die Schächte wirft, der hat natürlich dann eine Quietschebremse. Ja. Nicht immer. Hängt auch ein bisschen von der Belagqualität ab. Also ich komme aus der Werkstatt, meine Bremse quietscht, ist das dann Grund zur Reklamation? Vielleicht dann zurück und sage, hier, mach mal nachbessern bitte? Ja, okay. Auf jeden Fall. Okay. Denn vorher hat es ja nicht gequietscht. Stimmt, aber da hat es auch nicht gebremst. Naja, es kann ja gebremst haben. Ja? Ja. Einwandfrei gebremst, die Werte auf dem Bremsprüfstand waren gut, nur der Verschleißvorrat war eben zu klein. Mhm. Und dann sagt der Mann, da hat er bloß noch 3 mm, da müssen neue Bremsbeläge drauf. Ja. Und dann nimmt er welche. Das ist ja heute auch ein Thema, nicht? Wo kommen die Ersatzteile her? Ja, wenn du aus jetzt China. Oder Indien, gepresster Kamelmist. Ne? Also da gibt es wirklich katastrophale Zustände teilweise. Okay. Ja? Jemand kauft sich für 12... Das heißt, gepresster Kamelmist ist jetzt kein Scherz gewesen, sondern sowas wird wirklich verkauft. Naja, absolut Kamelmist ist jedenfalls ist es kein Reibbelag im Wortsinne. Nicht? Ja, okay. Da wird eben irgendwas zusammengegossen und darauf geklebt. Nicht? Entweder fällt der Reibbelag von der Trägerplatte ab, oder der Reibbelag ist nach der ersten Heizbremsung total rissig und bröselt runter. Also man sollte, wenn man sich Ersatzteile für Bremsen kauft, darauf achten, dass sie eine ABE haben. Also dass sie aus einer seriösen Quelle stammen. Idealerweise auch von einem Hersteller, von dem man schon mal gehört hat. Also Lukas, THW, ABE, ja, irgend sowas, Bendix, das sind die großen Bremsbelaghersteller und Bremskomponentenhersteller. Es gibt auch immer Bremsscheiben, die, weiß ich nicht, aus irgendeiner Schrottschmelze in Indien kommen. Die sehen zwar genauso aus wie alle anderen Bremsscheiben auch und passen auch und sind blitzeblank aus der Schachtel. Nur nach der ersten Heißbremsung haben die sich komplett verzogen, Eier anschlagen. Das wäre dann aber, glaube ich, sowieso was. Also ich glaube, also Bremse ist mir das Wichtigste am Fahrzeug. Ich glaube, da würde ich immer nur noch in eine Fachwerkstatt gehen, weil da kann ich mich halt drauf verlassen, dass die was ordentlich einbauen. Naja, und vor allen Dingen, die müssen dafür auch mit ihrem Namen stehen. Genau, nicht? Genau. Du bezahlst eine Rechnung und dann müssen sie auch gewährleisten. Ja. Und wenn sich dann herausstellt, dass da Kleine hat die erste Bremsung und es hat sich überschlagen und dann ist im Straßengraben gelandet. Gibt es eine schlechte Google-Bewertung, Freunde. Gibt es eine schlechte Google-Bewertung und vor allen Dingen ist der Geschäftsführer dann noch im Knast. Stimmt. Wenn der dann eben fahrlässig da gehandelt hat, ist, um Gottes Willen, sollte man nicht tun. Man kann natürlich auch weiterhin selbst Hand anlegen an so eine Bremsanlage, aber dann muss man wissen, was man macht. Nicht? Dann müssen wir hier unsere Redaktion fragen, die da das mal auch. Der hat ja noch auf Trommelbremse gelernt. Naja, aber die Basis weiß er schon. Nicht? Wie entlüftet man so eine Bremsanlage? Götz, weißt du, wie man eine Bremsanlage entlüftet? Ich habe die Bremse nur ausgebaut, bin ins Lager gegangen, habe eine neue geholt, wieder eingebaut. Den Rest hat der Lehrmeister gemacht. Götz weiß nicht, wie man eine... Doch, Götz war... Also vielleicht war es leise genug. Götz weiß, wie man eine Bremse... Ja, genau. Vielleicht hat jetzt gerade keiner zugehört. Auf jeden Fall hat er noch die Unterlagen von 1975, wo er nochmal nachgucken kann. Jetzt helfe ich mir selbst. Genau. Gibt es die eigentlich noch, diese Bücher? Natürlich. Ja? Du und... Also gerade so für die... Oldtimer der größten Nachfrage, die sind teuer, die Dinger. Der Verlag hat teilweise, man kann die online jetzt, kann man die sich auch angucken, also in der Online-Version. Aber natürlich, wer so eine alte Kiste fährt, der will natürlich dann auch Du musst halt in der Werkstatt, wenn du unterm Auto liegst, da ist kein Internet. Nee, dabei. Genau, schlechter Empfang und der Monitor passt da auch nicht hin. Und da blättert man natürlich gerne nach. Und dann hat man irgendwie so eine antiquarische, gekauften Dinger mit Fettfingern schon drauf. Ja. Die sind zum Teil, kosten die richtig Geld. Gerade die für die alten Vorkammerdiesel von Mercedes, ja, so ist man mit 50, 60 Euro dabei für so ein Buch. Wenn man überhaupt eins findet. Band 1 war übrigens? Käfer. Richtig. Und Band 2? 1600er. Opel Kadett. A-Kadett. Habe ich jetzt auch einen gesehen auf der Autobahn. Wo war ich? Im Münsterland war ich unterwegs. Schlüpferblau. Was auf der Autobahn? Der war tatsächlich schlüpferblau. Na klar, Standardfarbe. Und dann fuhr irgendwie so ein Porsche, schieß mich tot, irgendwas. Auch. Und hinter dem Porsche hing ein Opel Kadett in so einem hellblau. Unfassbar breit, Chromfelgen mit einem unglaublichen Lärm. Hat er den Porsche über die Autobahn gejagt? Ich habe selten so gelacht. Das war wirklich Kölner Kennzeichen. Sehr schön. Da hätte ich gerne mal geguckt, was der für eine Bremsanlage drin hat. Ja, ich glaube, das war dem eher egal. Naja, du, mag ja sein, aber man kann jetzt da nicht irgendwie den V12 Biturbo sonst was einbauen, ohne an die Bremsanlage zu denken. Die Bremsanlage muss mindestens genauso potent sein. Aha. Ja, und nicht umsonst gibt es eben sehr viele Leute, die ihre Bremsanlage upgraden. Also jetzt bei einem modernen Hochleistungsauto nicht, weil die ja auch elektronisch geregelt ist. Ja. Ich habe gerade gestern gelesen, die nächste Evolutionsstufe der Bremsen ist ja Brake-by-Wire. Da gibt es dann gar keine Hydraulik mehr. Cool, das kann man dann von außen manipulieren. Du kannst immer, wenn du deine Ruhe haben willst oder am Zebrastreifen, holst halt deinen kleinen Sender raus und bremst erstmal alle Autos ab. Und hackst dich ein in die Motorelektronik und sagst Block. Das ist dann so, wie wenn es dann autonome Autos gibt, wo wir dann auch den ganzen Spaß haben, immer mit irgendwelchen Stoffpuppen, die so aussehen, als würden sie auf die Straße gehen und so. Na gut, das sind so die feuchten Träume von Holger Klein. Nee, aber da, also dieses Brake-by-Wire, also das gibt es ja in der Luftfahrtindustrie. Ja, Fly-by-Wire, ja. Gibt es ja schon ewig. Und also das wird wahrscheinlich auch kommen. Da ist immer nur die Frage, mit welchem Aufwand. Nicht? Du musst ja, der Gesetzgeber sagt ja, du brauchst zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen im Auto haben. Deswegen gibt es ja Mehrkreisbremsen. Nicht? Du kannst, also wenn jetzt ein Bremskreis ausfällt, gibt es immer noch einen zweiten, sodass du die Betriebsbremse benutzen kannst. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann hast du ja immer noch die Feststellbremse. Also besser als gar nichts. Nicht? Und, aber hast du die Feststellbremse dann auch noch, wenn die elektrisch ist? Also die ist ja jetzt schon elektrisch. Nee, meine ist mechanisch. Noch. Na gut, du hast, gibt's auch noch, aber also die große Masse ist inzwischen elektrisch, nicht? Wie löse ich die aus? Also meine Hauptbremsanlage läuft. Du drückst auf den Knopf und dann machen die Servos auf und geben die Bremsbeläge wieder frei. Okay. Oder du fährst einfach los. Und klar, also das kenne ich von Mietautos und so, aber wenn jetzt meine Hauptbremsanlage ausfällt, kann ich dann immer noch den Knopf drücken und dann geht die Feststellbremse an, trotzdem. Ja, okay. Was natürlich wirklich wieder genauso ist, wie du sagst, die ist ja digital, nicht? Du drückst auf den Knopf, da wird nichts moduliert. Das ist halt eine Notbremsung. Ja. Dann aber nicht eine andere Notsituation heraufbeschwört, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es bei den Brake-by-Wire-Bremsen auch mit kleinen Servos, da wird dann eben moduliert über einen Poti wahrscheinlich im Bremspedal, wie doll will der jetzt bremsen oder die Geschwindigkeit, also da gibt es eine aufwendige elektronische Steuerung, die dann aber wahrscheinlich auch redundant vorhanden sein muss. Ja. Also wenn ein Steuergerät ausfällt, muss sofort ein zweites übernehmen. So ist es im Luftfahrtbereich. Ja. Die haben ja teilweise drei Steuergeräte. Aber es ist halt wartungsärmer am Ende, ne? Also weil du keine Leitung hast, sondern... Ja, genau. Die ganze Hydraulik fällt weg, da kann nichts durchrosten, da hat man das Problem mit der Bremsflüssigkeit nicht, dass die regelmäßig gewechselt werden muss. Komplett neue, also du kannst halt nicht die alten Bremsscheiben nehmen, sondern du musst dann ja irgendein Servo an der Bremsscheibe, beziehungsweise am Bremssattel haben. Die Bremsscheiben hast du vielleicht noch, aber du brauchst eben statt der Bremszangen, wo die Bremsbeläge drin sind, eben einen kleinen Servo, der dann auf und zu macht. Ja. Und dann ist dann auch wieder die Frage, wie groß und wie schwer ist das? Kann man das einbauen? Wie weit ist es weg? Hinterachse ist vielleicht unproblematisch, aber Vorderachse, ungefederte Massen etc. etc. ist jetzt ja auch nur in der Mache. Nicht? Also es wird demnächst wahrscheinlich dann wieder mit der nächsten Generation der Elektroautos wird's kommen, nehme ich an. So, warten wir mal ab. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Bis bald. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.